Abschnitt 26 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, zweites Kapitel. Buck Fanshawes Begräbnis. Irgendjemand hat einmal gesagt, dass sich der Geist, welcher in einer Bürgerschaft herrscht, am besten danach beurteilen lässt, wen von ihren Gliedern die Gemeinde mit der größten Feierlichkeit zu Grabe trägt. Zur Flottenzeit in Virginia erwiesen die beiden Hauptklassen der Bevölkerung ihren großen Toten ungefähr die gleiche Ehre. Wer sich durch seine Wohltaten für das Gemeinwesen den berühmtesten Namen gemacht hatte, erhielt ein ebenso prächtiges Begräbnis wie der berühmteste Raufbold. Als Buck Fanshawe das Zeitliche segnete, machte man viel Aufhebens von ihm. Er galt für einen würdigen Vertreter der Bürgerschaft, stand einer großartigen Schankwirtschaft vor und hatte auch seinen Mann getötet, allerdings nicht im eigenen Streit, sondern um einen Fremden gegen die Angriffe der feindlichen Übermacht zu schützen. Er hatte ein flottes Weibsbild besessen, von dem er sich auch ohne die Umstände einer Ehescheidung hätte trennen können. Bei der Feuerwehr bekleidete er ein hohes Amt und war ein Held ohnegleichen in der Politik. Als er starb, ging eine laute Klage durch die ganze Stadt, aber ganz besonders wurde sein Tod in den untersten Schichten der Gesellschaft beweint. Die Totenschau ergab, dass Buck Fanshawe im Fieberwahn einer zehrenden Krankheit Arsenik genommen, sich dann in die Brust geschossen und die Kehle abgeschnitten hatte, worauf er 4 Stock hoch aus dem Fenster gesprungen war und den Hals gebrochen hatte. Die Jury, das heißt die Behörde, welche die Totenschau vornimmt, ließ sich durch ihren Kummer die Klarheit des Urteils nicht trüben. Sie tat nach längerer Verhandlung den Ausspruch, dass Fanshawes Tod durch eine Heimsuchung Gottes verursacht worden sei. Für die Leichenfeuer wurden die großartigsten Vorbereitungen getroffen. Alle Fuhrwerke im Ort waren bestellt, sämtliche Schankwirtschaften kleideten sich in Trauerflor, die Fahnen der Stadt und der Feuerwehr hingen auf Halbmast und die ganze Löschmannschaft zog in Uniform mit schwarz verhüllten Pumpen auf. Beiläufig muss ich noch bemerken, dass im Silberland jedes Volk der Erde durch irgendeinen Abenteurer vertreten ist und jeder dieser Abenteurer das seinem Geburtsort eigentümliche Kauderwelsch mitgebracht hat. Es gibt daher keine reichere, kräftigere und abwechslungsvollere Ausdrucksweise in der ganzen Welt als die in Nevada herrschende Sprache. Selbst Prediger mussten sich entschließen, in diesem Kauderwelsch zur Gemeinde zu sprechen, wollten sie sich verständlich machen. Gewisse Redensarten waren fortwährend in aller Munde und flossen jedem ganz unbewusst über die Lippen, ohne dass sie irgendwelchen Sinn hatten oder den geringsten Bezug auf das Thema, das gerade besprochen wurde. Nachdem die Totenschau über Buck Fanshawe gehalten worden war, kam die trauernde Bürgerschaft zur Beratung zusammen, denn an der Küste des stillen Ozeans finden bei jeder Gelegenheit Versammlungen statt, um die Volksstimmung öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Man fasste mancherlei Beschlüsse wegen der Bestattung und verschiedene Komitees wurden eingesetzt, unter anderem auch eines, das den Auftrag erhielt, die Leichenpredigt zu bestellen. Dies zu besorgen hatte Scotty Briggs übernommen, welcher dann auch rechtzeitig dem Geistlichen seinen Besuch machte. Letzterer, ein zarter, friedliebender junger Mann aus dem Osten, war eben erst auf einem theologischen Seminar Flügge geworden und mit den Sitten und Gebräuchen der Bergwerksbevölkerung völlig unbekannt. Wenn er in späteren Jahren seine Unterredung mit Scotty, dem Komiteemitglied, schilderte, verlohnte es sich wohl der Mühe zuzuhören. Scotty Briggs war ein kühner Raufbold, dessen Amtstracht bei feierlicher Gelegenheit, wenn er zum Beispiel wie jetzt im Namen des Committees auftrat, aus einem Feuerwehrhelm und einem scharlachroten Flanellhemde bestand. Der Revolver hing ihm vom breiten Ledergürtel herab, den Rock trug er über dem Arm und seine Beinkleider steckten in hohen Stulpenstiefeln. Kein Wunder, dass er von dem blassen jungen Theologen gewaltig abstach. Scotty besaß übrigens, nebenbei gesagt, ein warmes Herz und große Anhänglichkeit an seine Freunde. Auch fing er keine Händel an, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Meist stellte es sich bei Scottys Raufereien heraus, dass er ursprünglich gar nichts mit der Angelegenheit zu tun gehabt und sich nur aus angeborener Gutmütigkeit hineingemischt hatte, um dem Schwächeren beizustehen. Schon seit Jahren waren Buck Fanshawe und Scotty Busenfreunde und hatten einander getreulich geholfen in manchem Kampf und Abenteuer. Man erzählt zum Beispiel, dass sie eines Tages mehrere fremde Burschen im Handgemenge sahen, rasch die Röcke abwarfen und für den gerade unterliegenden Teil eintraten. Als sie sich nach schwer errungenem Sieg umsahen, was aus ihren Schützlingen geworden sei, waren diese längst über alle Berge und hatten die Röcke ihrer Beschützer zu eigenem Gebrauch mitgenommen. Doch kehren wir zu Scottys Besuch bei dem Prediger zurück. Er hatte eine Trauerbotschaft auszurichten und tiefer Gram sprach aus seinen Zügen. Ohne weiteres nahm er dem Geistlichen gegenüber Platz, stellte seinen Feuerwehrhelm dem Pfarrer dicht vor die Nase, gerade auf eine halbfertig geschriebene Predigt, wischte sich mit einem rotseidenen Sacktuch die Stirn ab und stieß einen schweren Seufzer aus, als passendste Einleitung für sein trübseliges Geschäft. Vor Rührung war ihm zuerst die Kehle wie zugeschnürt und seine Augen wurden feucht, doch bezwang er sich mannhaft und sagte mit wahrer Grabesstimme: »Sind Sie der Herr, der bei dem frommen Grubenbauern hier nebenan zum Schichtmeister bestellt ist?« »Ob ich der... Entschuldigen Sie, ich habe nicht recht verstanden. Wie meinen Sie?« Scotty ließ ein schmerzliches Schluchzen vernehmen und einen noch tieferen Seufzer. »Sehen Sie«, sagte er, »wir sitzen in der Klemme und die Jungens glaubten, sie könnten uns vielleicht heraushelfen, wenn wir sie ins Schlepptau nehmen. Das heißt, im Fall ich hier in der rechten Schmiede bin und den Obermeister des Halleluja-Fahrschachts hier nebenan vor mir habe. Ich bin der Hirte, dem die Sorge für die Schafe obliegt, deren Hürde hier in der Nachbarschaft steht.« »Wer, sagen Sie?« »Der geistliche Berater einer kleinen Schar von Gläubigen, deren Heiligtum dicht an mein Wohnhaus stößt.« Scotty kratzte sich hinter den Ohren, überlegte einen Augenblick und sagte dann: »Da sind Sie mir über. Die Karte kann ich nicht bekennen, Meister. Man muss den einmal weitergeben.« »Wie meinen Sie? Verzeihung, aber ich weiß nicht recht.« »Mir scheint, wir sind beide noch nicht im richtigen Fahrwasser. Sie haben keine Witterung mit mir und ich habe keine Witterung mit Ihnen. Die Sache ist nämlich so. Einer von uns Jungens kann nicht mehr im Geschirr gehen und wir möchten für ihn einen ordentlichen Kehr aushaben. Daher bin ich hier, um jemand aufzutreiben, der uns ein wenig Klingklang dazu macht, damit der Tag noch ein gutes Ende nimmt.« »Bester Freund, mir wird bei Ihren Worten immer verwirrter zu Sinn. Was Sie sagen, ist mir völlig unklar. Könnten Sie sich nicht etwas einfacher ausdrücken? Anfänglich glaubte ich schon zu verstehen, was Sie wünschen, aber jetzt tappe ich wieder im Dunkeln. Würde es nicht die Angelegenheit wesentlich beschleunigen, wenn Sie sich auf kategorische Angaben der Tatsachen beschränkten, ohne das Verständnis durch Anhäufung von Bildern und Allegorien zu erschweren?« Eine abermalige Pause und Überlegung. Dann bemerkte Scotty: »Ich kann wieder nicht bekennen. Ich passe.« »Wie? Sie haben mich übertrumpft, Meister.« »Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was Sie zuletzt ausgespielt haben, kann ich nicht stechen, kann auch nicht mit der Farbe bedienen.« Der Pfarrer lehnte sich verblüfft in seinen Stuhl zurück. Scotty stützte den Kopf auf und versank in tiefes Nachdenken. Bald blickte er jedoch wieder in die Höhe und sagte mit trübseliger Miene, aber doch voll Zuversicht: »Jetzt hab ich, so dass Sie es schlucken können. Wir brauchen einen Predigmacher, einen Pfarrer.« »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ich bin der Geistliche, der Pfarrer.« »Bravo, das ist einmal ein Wort. Sie sehen, ich war zuerst gegen die Mauer gerannt und bin nun mit einem Satz hinüber. Schlagen Sie ein.« Er streckte seine nervige Faust aus, umschloss des Predigers kleine Hand und schüttelte sie in brüderlichem Mitgefühl und herzlichem Vertrauen. »Jetzt ist die Sache in Ordnung, Meister«, fuhr er fort. »Fange mir nun vom Frischem an, und wenn ich dabei etwas greine, so achten Sie nicht weiter darauf, denn wir sind eben in einer argen Klemme, weil einer von den Jungens plötzlich Schicht gemacht hat.« »Schicht gemacht?« »Ja, er hat den Eimer umgeworfen, wissen Sie?« »Ach, Sie meinen, er ist in jenes geheimnisvolle Land gefahren, von dessen Gestaden kein Wanderer jemals wiederkehrt?« »Nein, er kehrt nicht wieder. Die Rechnung stimmt. Er ist ja tot, Meister.« »Ja, ja, ich verstehe schon.« »Wirklich? Na, ich dachte doch, dass ich Sie irgendwie anhaken könnte. Es ist ganz richtig, er ist wieder tot.« »Wieder? Ist er denn schon früher einmal gestorben?« »Früher einmal? Bewahre! Glauben Sie denn, ein Mensch hat 9 Leben wie eine Katze? Aber was gilt die Wette? Jetzt ist der ganz und gar tot, der arme Junge. Hätte ich nur den Tag nie erlebt. Einen besseren Freund wie Buck Fanshawe gibt es nicht auf der Welt. Ich kannte ihn durch und durch. Und wenn ich einen kenne und liebe, mit dem bin ich wie zusammengewachsen. Das können Sie mir glauben. Solche Kernmenschen findet man nicht wieder. Da kann man lange suchen. Keinen Freund hat Buck Fanshawe je im Stich gelassen. Aber nun ist das alles aus und vorbei. Er hat ihn doch untergekriegt.« »Wer denn?« »Nun, der Tod.« »Ja, ja, es hilft nichts. Wir müssen ihn aufgeben. Eine arge Welt ist's doch, in der wir leben, nicht wahr? Aber, Meister, das sag ich Ihnen, so einen Ringkämpfer wie den gibt's nicht zum zweiten Mal. Es war eine Lust, ihm zuzusehen. Bloß seine Fäuste brauchte er und freien Spielraum, dann ging's drauf und dran. Es war ein ganzer Teufelskerl. Ich sage Ihnen, er hielt sich dran, er blieb nichts schuldig.« »Wie meinen Sie?« »Nun, er zahlte heim beim Faustkampf, verstehen Sie, wo es gerade hinging. Auf Schädel, Schultern, Brust. Heiliges Donnerwetter! Entschuldigen Sie dieses Wort, aber ich kann nicht alles so sanft und mild herausbringen. Und nun müssen wir ihn aufgeben, es hilft nichts, die Rechnung stimmt. Und wenn Sie uns nun beistehen möchten bei der Verpflanzung...« »Ich soll die Leichenpredigt halten und der Begräbnisfeier beiwohnen?« »Begräbnisfeier, ja, ja, das ist's, wo wir hinaus wollen. Er war sein Lebtag nicht knickerig und bei seiner Bestattung soll nichts abgeknapst werden. Echt silberne Beschläge am Sarg und 6 Trauerfahnen über der Bahre, auf dem Bock ein Neger in seiner Wäsche und den Seidenhut auf dem Kopf. Es mag so hoch kommen, wie es will. Für Sie, Meister, werden wir auch Sorge tragen. Seien Sie nur ganz ruhig. Sie bekommen einen Wagen, und wenn Sie sonst noch was brauchen, nur heraus damit. Es soll schon angeschafft werden. Im Trauerhause wird so ein Dingrich aufgerichtet. Dahinter können Sie sich stellen. Seien Sie nur nicht bange, sondern blasen Sie in Ihr Horn und bringen Sie unseren Kameraden so glatt durch wie nur möglich. Wer ihn gekannt hat, wird Ihnen sagen, dass er der bravste Kerl in der ganzen Gegend war. Sie können das gar nicht stark genug betonen. Wenn Unrecht geschah, war er außerstande, es mit anzusehen. Dass es hier in der Stadt so ruhig und friedlich zugeht, ist hauptsächlich sein Verdienst. Ich war selbst einmal dabei, wie er in einer einzigen Viertelstunde 4 Schwindler durchgebläut hat. Wenn es galt, Ordnung zu stiften, sah er sich nicht lange um, wer wohl Hand anlegen könnte, sondern griff selbst zu. Mit den Katholiken wollte er nichts zu tun haben, sein Wahlspruch war: Irländer sind ausgeschlossen, aber doch stand er für ihre Rechte ein, als einmal ein paar wüste Kerle sich Bauplätze auf dem katholischen Begräbnisort abstecken wollten. Die mussten gut Reis ausnehmen, ich hab's mit angesehen. Die Gesinnung war jedenfalls lobenswert, ob die Tat selbst lasse ich dahingestellt. Hatte denn der Verstorbene religiöse Überzeugungen? Das heißt, fühlte er seine Abhängigkeit von einer höheren Macht und unterwarf er sich ihren Fügungen? Abermaliges Nachdenken. Jetzt bin ich wieder wie vor den Kopf geschlagen, Meister. Könnten Sie das nicht noch einmal sagen? So recht langsam? Ich meine nur, um mich ganz klar auszudrücken, hat er je in Verbindung mit irgendeiner Gemeinschaft gestanden, die sich dem weltlichen Getriebe fernhielt, sich in Selbstverleugnung übte und im Gehorsam gegen das Sittengesetz? Das war ein Fehlschuss. Tun Sie noch einmal Pulver auf die Pfanne. Was sagen Sie? Jedes Mal, wenn Sie so loslegen, bleibe ich im Hintertreffen. Sie bekommen die beste Hand und ich habe kein Glück. Mischen wir lieber noch einmal von Neuem. Was? Soll ich von vorn anfangen? Ja, das wäre mir gerade recht. Nun denn, war er ein guter Mann und... Halt! Das leuchtet mir ein. Warten Sie erst einmal, ehe wir weitergehen. Ein guter Mann, das will ich meinen. Der beste Mann von der Welt. Sie hätten ihn auch lieb haben müssen. Noch beim letzten Wahlgang hat er die Unruhen beschwichtigt, bevor sie recht zum Ausbruch kamen. Außer ihm hätte das keiner gekonnt. 14 Männer musste man in den ersten 5 Minuten vom Platze tragen, so hat er es ihnen eingedrängt. Er stimmte immer für den Frieden, jeder Aufruhr war ihm ein Gräuel und sein Tod ist ein großer Verlust für die Stadt. Es würde die Jungens freuen, wenn sie ihm die Gerechtigkeit erwiesen, das anzubringen. Schneller laufen konnte er, höher springen, derber treffen und flotter trinken als irgendjemand auf 100 Meilen in der Runde. Das vergessen Sie nicht, Meister, die Jungens werden es Ihnen hoch anschlagen. Dann können Sie auch noch sagen, dass er seine Mutter nie geschüttelt hat. Warum sollte er denn das tun? Das wäre ja entsetzlich. Das meine ich auch, aber es gibt doch Leute, die es tun. Aber doch niemand, der Ehre im Leibe hat. Doch, welche, die sonst gar nicht so übel sind. Nach meiner Meinung sollte ein Mann, der die Hand gegen seine Mutter zu erheben wagt... Wo denken Sie hin, Meister? Da haben Sie mal gründlich fehlgeschossen. Was ich sagen will, ist, dass er seine Mutter nicht abgeschüttelt hat. Sie verstoßen, wissen Sie? Er hat ihr ein Haus zum Wohnen gegeben und Ackerland und Geld die Fülle, hat für sie gesorgt und immer nach ihr gesehen. Und als sie die Blattern kriegte, hat er nachts bei ihr gesessen und sie gepflegt. Ich will verdammt sein, wenn's nicht wahr ist. Bitte um Verzeihung, das fuhr mir nur so heraus. Ich wollte Sie nicht kränken, Meister. Sie haben mich anständig behandelt. Ich glaube, Sie sind weiß und rein und meinen es ehrlich. Ich habe Gefallen an Ihnen gefunden und jeden, der Sie nicht liebt, will ich durchbläuen, dass er das Aufstehen vergisst. Da schlagen Sie ein. Er schüttelte dem Pfarrer abermals herzlich die Hand und fort war er. Das Leichenbegängnis fiel ganz so aus, wie die Jungens es sich wünschten. Eine solche Trauerfeier hatte Virginia noch nie erlebt. Alle Geschäfte waren geschlossen, die Blasinstrumente ließen Totenlieder erklingen, die Bahre war schwarz verhängt, die Fahnen auf Halbmast. Bei dem Trauergefolge sah man lange Züge von Militärpersonen, Feuerwehrleuten, Mitglieder geheimer Gesellschaften in Uniform, umflorte Feuerspritzen, Wagen mit Vertretern und Behörden, Bürger in allerlei Fuhrwerken und zu Fuß. Das großartige Gepränge zog Scharen von Zuschauern herbei, von denen die Straßen, Fenster und Dächer wimmelten. Noch lange Jahre nachher kannte man keinen anderen Maßstab für die Pracht und Größe einer öffentlichen Schaustellung in Virginia als den Vergleich mit Buck Fanshaws Begräbnis. Scotty Briggs ging als einer der Hauptleidtragenden hinter dem Sarge. Als die Leichenrede zu Ende war und das letzte Gebet für die Seele des Toten verhallt, sagte er mit leiser Stimme und tiefem Gefühl: Amen. Irländer sind ausgeschlossen. Dies war des Verstorbenen Lieblingsredensart gewesen und wahrscheinlich wiederholte sich Scotty in diesem Augenblick nur zum ehrenden Gedächtnis für seinen abgeschiedenen Freund. In späteren Jahren zeichnete sich Scotty Briggs dadurch aus, dass er der einzige unter den Raufbolden Virginias war, der sich für religiöse Belehrung zugänglich erwies. Der Mann, welcher sich aus eigenem Antrieb und angeborenem Edelmut stets der Sache der Schwächeren gegen ihre Feinde angenommen hatte, war gar kein ungeeignetes Glied für die Christengemeinde. Er fand als solches Gelegenheit, die Großmut und Unerschrockenheit seines Charakters auf einem weiteren, fruchtbringenden Felde zu betätigen. Die Kinder, welche er in der Sonntagsschule unterrichtete, machten raschere Fortschritte als alle übrigen, was gar nicht zu verwundern war, denn er redete mit den kleinen Sprösslingen der Bergleute in einer Sprache, die sie verstanden. Noch einen Monat vor seinem Tode hatte ich das Glück, zu hören, wie er seiner Klasse die schöne Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem Kopf erzählte, ohne dabei ins Buch zu sehen. Ich überlasse es dem Leser, sich einen Begriff von dem Eindruck zu machen, den sie aus dem Munde des eifrigen Lehrers auf die kleinen Schüler hervorbrachte. Sie lauschten seinen Worten in atemloser Spannung, und weder er noch sie schienen sich im geringsten bewusst, dass der biblischen Erzählung Gewalt angetan, ihre Heiligkeit entweiht oder überhaupt ein Verstoß gegen die althergebrachte Sitte begangen werde. Ende von Abschnitt 26.